Es gibt manche Leute, die haben vergessen, dass sie uns im Boot der Jugend gesessen. Betrachten die Boote auf sicherer Distanz.